Hallo Andreas, kannst du mich hören? Da war Stille. Hallo Andreas, kannst du mich hören? Hallo? Ja, hallo. Aha, okay, da bist du. Sehr leise bist du. Moment, So, jetzt müsstest du lauter sein. Kannst du noch mal was sagen? Ja, ich kann Soundcheck. gerne was sagen. Okay, hörst du mich auch gut? Also ich höre dich gut, ja. Wunderbar. Ist immer so ein bisschen eine Umstellung, wenn das gesamte Studio neu ist. Es ist zwar schon die dritte Sendung, aber dann doch, was man mal gewöhnt ist, das ist man halt gewöhnt und dann, wenn alles anders ist, wirft es einen manchmal aus der Bahn. Danke, dass wir heute dieses Gespräch führen können, freut mich sehr. Wir hatten schon einmal ein Gespräch zu diesem Thema ja, nicht wirklich zu diesem Thema, da ging es um den Rechtsruck in Europa im vorigen Jahr. Und ja, dieser ganze Themenkomplex, den wollten wir natürlich noch weiter bearbeiten. Und heute wollen wir uns der Angst vor dem Fremden zuwenden. Man könnte jetzt auch sagen, Fremdenhass, der oft dann auch immer wieder instrumentalisiert wird, wo also verschiedenste Mechanismen abrennen. Und der natürlich ein riesiges Thema ist und das nicht nur in Europa natürlich. Angst vor dem Fremden gibt es überall auf der ganzen Welt. Ne? Es existiert in Indien genauso wie in Afrika. Aber er ist überall dasselbe Problem natürlich. Und daher heute diese Sendung. Ich glaube, wir haben dich schon in der letzten Ausgabe recht gut vorgestellt. Aber vielleicht möchtest du doch noch ein paar Dinge zu deiner Person erzählen. Du bist Psychologe. Gerade vor kurzem hast du jetzt auch deine neue Praxis eröffnet, wie du mir erzählt hast. Vielleicht so ein paar Sätze zu deiner Person, auch jetzt im Zusammenhang mit dem heutigen Thema. Ja, also was da vielleicht wichtig sein könnte, ich bin 1957 geboren und zwar im östlichen Teil von Berlin, also in der Hauptstadt der DDR. Und das ist möglicherweise insofern interessant, vielleicht kommen wir ja nochmal drauf oder auch nicht, weil natürlich ich unter anderem auch eine Fremdheitserfahrung im eigenen Land gemacht habe, dann ab 1990, als dann plötzlich die DDR nicht mehr existierte und ich nun Bürger des mir doch sehr fremd vorkommenden großen Deutschland geworden bin. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich interessiere mich, seit ich studiert habe, aber eigentlich nicht durchs Studium, sondern trotz des Psychologiestudiums für Psychoanalyse. Dem Thema bin ich treu geblieben, sehr lange. Und mich hat schon sehr bald dann die Art von Psychoanalyse besonders interessiert, die sich auch mit Politik befasst, die sich auch in Politik einmischt. Und da bin ich dann eben auf Wilhelm Reich gekommen, auf Erich Fromm gekommen, aber natürlich auch Sigmund Freud nie vergessen. Und Reicht das vielleicht erstmal? das finde ich, ist schon ein sehr guter Anfang. Die DDR in deiner Vergangenheit spielt ja natürlich eben auch, wie du gesagt hast, in das heutige Thema hinein. Ne? Da ist auch das Stichwort fremd im eigenen Land. Ich habe dann natürlich auch so gewisse Erfahrungen mit fremd im eigenen Land. Also wenn man als Tarek Al-Ubaidi in den 70er Jahren in Graz aufwächst. Für die, die es nicht wissen, ich bin in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Aber das ist nicht ganz einfach gewesen immer. Und vor allem, wenn man seinen Namen dann sagt und ihn viermal wiederholen muss und noch immer auf einen skeptischen Blick stößt und dann schon fast beschimpft wird, weil die Leute dann glauben, man verarscht sie jetzt, ist alles passiert. Ist ein sehr schwieriges Thema und du aber natürlich beschäftigst dich mit der ganzen Geschichte, vor allem aus der Perspektive der Psychologie. Du hast Wilhelm Reich genannt, der dann natürlich auch sich sehr viele Gedanken zu dieser Thematik gemacht hat. Wo kommt das her? Und ich finde auch die Kernaussage unserer vorigen Sendung und unserer letzten Sendung, ich möchte jetzt gleich am Anfang vielleicht noch einmal wiederholen, ist: Dieser Bruch geht nicht nur durch die gesamte Gesellschaft, sondern auch durch Persönlichkeitsanteile von Menschen. Und das zeigt auch schon auf, wie viel komplexer dieses Thema eigentlich ist, als man sich das vielleicht erst vorstellen möchte. Ja, da geht es also nicht nur um, ja, dass irgendwelche Bevölkerungsgruppen da nicht miteinander zurechtkommen, sondern das ist ein ganz ein vielschichtiges Ding. Natürlich können wir da nur zu einem gewissen Teil oder du nur zu einem gewissen Teil überhaupt das kommentieren, ist klar. Aber ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Teil, den du da aufzeigst, nämlich der psychologische Unterbau dieser Entwicklungen. Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug und auf nicht verschiedenen Richtungen genug tun. Und das wollen wir eben heute versuchen. Kann ich da mal kurz noch was ergänzen? Mir sind zwei Sachen nochmal wichtig zu erwähnen in Bezug auf das, was du jetzt schon gesagt hast. Also zum einen meine ich, oder ist es für mich bedeutsam, die Angst vor dem Fremden in der Doppeldeutigkeit zu nehmen, wie es dann auch sozusagen dasteht. Also dem Fremden einerseits den fremden oder fremd erscheinenden Menschen, aber andererseits auch dem Fremden im ganz allgemeinen Sinne gegenüber, weil ich glaube, da gibt es Zusammenhänge. Mhm. Also es geht nicht nur um ein zwischenmenschliches Problem, da wirkt sich's aus, da ist es jetzt besonders brisant, ist klar. Aber ich glaube, es geht auch um was Größeres oder hängt damit zusammen. Das andere ist, du hast vorhin bist sehr schnell von fremden Angst auf fremden Hass gekommen. Also das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber gleichsetzen würde ich es auf gar keinen Fall. Na, würde ich auch nicht, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall eine Steigerung. Das ist was anderes, denke ich. Mhm. Okay. Aber müssen wir jetzt nicht raufhüppen gleich, aber wollte ich schon mal anmerken. Nein, das finde ich aber sehr interessant. Wo genau ist, also für dich ist Fremden, ja gut, Fremdenangst und Fremden, natürlich ist das was anderes, aber entsteht das eine nicht aus dem anderen? Oder können diese Dinge völlig unabhängig voneinander entstehen? Also ich denke, es entsteht nicht automatisch das eine aus dem anderen. Es sind zwei grundsätzlich andere Gefühle. Angst führt nicht automatisch zu Hass. Und also die Frage könnte jetzt eben sein, wann bekommt man Angst? Und da denke ich, also gibt es natürlich diverse Gründe, aber Angst macht zum Beispiel, wenn meine Lebensumstände sehr verunsichert werden tatsächlich oder mir erscheinen, dann kann ich Angst bekommen. Das muss erstmal unter Umständen ja gar nicht irgendwie negativ zu werten sein. Also Angst ist ja zwar kein sich schön anfühlendes Gefühl, aber auch eins, auf was wir auf gar keinen Fall verzichten können. Es signalisiert uns ja eine Bedrohung und daraus können wir ja dann was machen. Was wir daraus machen, ist dann eine andere Geschichte. So, aber Hass ist ja eine völlig andere Qualität, ist ja im Grunde eine zugespitzte, zerstörerisch werdende Aggressivität. Wobei Aggression in meinen Augen, oder jetzt meinetwegen doch mit Bezug auf Erich Fromm, hatten wir ja beim letzten Mal auch schon mal kurz besprochen, nicht unbedingt was Negatives ist. Auch Hass ist nicht unbedingt was Negatives, wenn er gerechtfertigt ist. Und es gibt Situationen, wo Hass gerechtfertigt ist, wo mich andere vielleicht wirklich mit dem Leben bedrohen, also mich bedrohen, mich umzubringen, oder wo ich zusehen muss, meinetwegen Kriegssituationen, wie andere meine Familie abschlachten, dass dann Hass entsteht, kann man nur weiß Gott nicht als krank diffamieren, denke ich. Also Hass ist auch nicht an sich was Schlechtes, aber er ist eben eine völlig andere Gefühlsqualität und im Gegensatz zu Wut, wo man die Lust verspürt oder das Bedürfnis, andere zu verletzen, ist Hass, glaube ich, die Qualität von Gefühl, wo man andere vernichten will. Ja, und insofern kann Angst in Hass münden, zu Recht oder zu Unrecht, muss man im Einzelfall gucken, aber es ist wirklich nochmal was ganz anderes. Wenn wir jetzt ein bisschen auf Menschenbilder eingehen, auf die Frage, vielleicht rhetorische Frage, kommt der Mensch böse auf die Welt? Ich glaube, die können wir mit Nein beantworten. Und ja, vielleicht bloß nochmal der Zusatz, zwischen dir und mir ist es sozusagen schon nach unserem Kontakt eine rhetorische Frage. Es ist aber ansonsten überhaupt keine rhetorische Frage. Es ist eine verdammt wichtige Grundsatzfrage, die entweder meistens gar nicht berücksichtigt wird oder wenn, dann einfach ganz kurz und oberflächlich mit Ja oder Nein beantwortet wird, aber es ist ein hochbrisantes Thema. Nach meiner Überzeugung müsste man bei ganz vielen Diskussionen genau das eigentlich zuerst mal klären und bei ganz vielen Diskussionen passiert es aber nicht. Man redet drauf los und ist sich gar nicht eigentlich einig darüber, wie man Menschen überhaupt sieht. Und natürlich, wenn man Menschen so sieht, was ja viele machen, siehe der späte Sigmund Freud oder diverse Biologen oder ja andere auch Philosophen, wenn man Menschen so sieht, dass sie eben angeboren böse sind, kommt man eben zu völlig anderen Schlussfolgerungen, als wenn man meint, sie sind angeboren gut. Oder auch dritte Variante, wenn man meint, sie sind eine Art unbeschriebenes weißes Blatt Papier, auf was die Umwelt einfach entweder was Gutes oder was Böses oder eine Mischung aus beiden schreibt. Also insofern, ja, für mich ist es inzwischen, so lange wie ich mich damit befasst habe, eine rhetorische Frage, weil ich dann ziemlich klaren Standpunkt habe, aber allgemein ist es eben überhaupt nicht nur Rhetorik. Jetzt, wenn man aber den Standpunkt vertritt, der Mensch kommt böse auf die Welt, wie argumentiert man das eigentlich? Naja, da gibt es sicherlich eine ganze Menge Varianten. Also am besten kenne ich natürlich die von Sigmund Freud, die aber mit ihm nicht gestorben ist, sondern die so unter der Hand in der Psychoanalyse sich leider Gottes sehr verbreitet hat, wenn auch nicht bei allen Psychoanalytikern das so gesehen wird, aber eine sehr verbreitete Schule heute ist die der Melanie Klein, und die hat also diesen Todestrieb, diese Todestriebidee leider eben übernommen, und insofern spielt es nach wie vor in der Psychoanalyse eine riesengroße Rolle. Andere reden dann eben stattdessen vom Aggressionstrieb und meinen aber nicht wirklich was sehr viel anderes, meinen eben auch wieder das, was ein Impuls zum Zuschlagen, zum Aggressivsein einfach mal so triebhaft von innen kommt, wie Essen oder Trinken. Die Argumentation ist eigentlich meistens aus meiner Sicht ziemlich hanebüchen. Also teilweise beruht sie darauf, dass man dann Kindern schon, am besten schon Säuglingen, unterstellt, dass sie ganz gefährliche Wesen sind, eben einfach gebeutelt von ihren asozialen Trieben. Und natürlich kann man das, je älter die Menschen werden, desto besser auch belegen, weil je mehr die durch Erziehung und Sozialisation kaputt gespielt werden, neurotisch werden, destruktiv gemacht werden, desto mehr kann man natürlich dann mit dem Finger auf die zeigen und sagen, siehste, die sind ja offenbar böse und das kann man ja sehen, ne? Und man kann natürlich einen Schritt weitergehen, wird auch oft gemacht, zu sagen, du kannst doch Auschwitz oder die Kriege nicht erklären ohne das angeborene Böse im Menschen, aber das halte ich eben für Blödsinn, ja. Okay. Das heißt, man sagt eben, der Todestrieb wird da irgendwie mit diesem bösen Anteil gleichgesetzt, verstehe ich das richtig? Naja, also wenn wir wieder bei Freud bleiben, dann ist eben der Todestrieb etwas, was sozusagen schon biologisch, also wenn nicht gar physikalisch sozusagen angelegt ist, eine Tendenz also es gibt einerseits eine Tendenz zum Aufbauen, zum Zusammenfügen zu größeren Einheiten, und es gibt andererseits eine Tendenz zum Zerfallen, Zerstören dieser Einheiten. Das gibt auf der physikalischen Ebene, auf der biologischen und nach Freuds Meinung eben auch bei den Menschen. Also etwas, mit dem er auf die Welt kommt, was gegen das er gar nichts machen kann. Ja. Interessant. Das heißt, er kann was dagegen machen. Er kann versuchen, den Gegenteilientrieb, den Trieb zu lieben, den Eros, kann er versuchen zu stärken. Also seine positiven, aufbauenden, kreativen Seiten, und kann damit versuchen, diesen Todestrieb, der immer auf Zerstörung erpicht ist, ein Stück weit irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und damit zu schwächen. Aber er kriegt ihn nicht weg, er ist eben triebhaft da. Ne? Mhm. Nach Freud. Jemand führt da im Chat auch an, das Konzept ist womöglich angeborene, also der Erbsünde, die auch in der Religion vorkommt, das ist ja eigentlich auch sowas in der Richtung. Ne? Das heißt, man kommt quasi schon als Sünder auf die Welt. Hat man gar nichts gemacht und man ist schon ein Sünder. Also ich denke, dass es da interessante Parallelen gibt, klar. Mhm. Jetzt die Angst vor dem Fremden ist aber dann doch nochmal was anderes. Ich meine, ein Baby hat keine Angst vor irgendwas Fremden, aber ein Baby unterscheidet dann auch gar nicht so. Also das für ein Baby ist ja das, Pleroma heißt das, glaube ich, ist das ja alles eins. Und irgendwann, wenn man das jetzt entwicklungspsychologisch sich anschaut, ne, wie entsteht denn das? Dass also dann irgendwann diese Angst vor jemandem, vor etwas oder jemandem, den man nicht kennt, da ist, ne, wo man also nicht mehr einfach offen hingeht, ja, und lachend und freudig und schaut, was ist das da jetzt, sondern wo man eben zuerst einmal so ein bisschen Angst hat und sich versteckt oder so. Das ist ja entwicklungspsychologischer, würde ich jetzt nicht meinen, also, aber ein recht interessanter Punkt, den man dann durchlebt quasi als Mensch. Also ich sehe das ein bisschen anders. Also wenn man nochmal, bevor auf die Babys zu sprechen kommen, noch ein Stück in der Entwicklung der Lebewesen zurückgehen. Es gibt so eine Lernform, die nennt sich Habituation. Das bedeutet, dass Lebewesen erstmal mit Rückzug reagieren, und in gewisser Weise könnte man vielleicht auch übersetzen mit einer Vorform von Angst auf unbekannte Reize. Also wenn so ein Experiment, was da immer wieder zitiert wird, eben wenn man Schnecken auf ein Blech setzt und man schüttelt dieses Blech mit einer bestimmten Frequenz, die nicht kennen, dann ziehen die sich in ihr Gehäuse zurück. Wenn du das aber eine Weile machst und die Frequenz dann kennen, dann ziehen sie sich eben nicht zurück, sondern kriechen weiter. Also ich glaube auch nicht, dass Babys grundsätzlich, sagen wir mal, die würden es natürlich, also Babys reden sowieso nicht, aber sie würden es, wenn sie könnten, glaube ich, auch nicht als fremd bezeichnen. Aber es gibt ja nun doch eine ganze Menge Untersuchungen, dass Babys zum Beispiel sehr sensibel reagieren auf die Mimik, speziell auf die Augen, den Augenausdruck ihrer Bezugsperson, also meistens der Mütter. Und dass sie sich sehr viel wohler fühlen, wenn sie von den Müttern liebevoll angestrahlt werden. Und dass dieses Wohlbefinden aber deutlich leidet, wenn das nicht der Fall ist. Also wenn die Mütter kalt sind, wenn sie nicht in der Lage sind, sich liebevoll zuzuwenden. Insofern denke ich, gibt es schon eine Bewertungsmaßstab in uns, was für uns gut ist, was wir brauchen. Und wenn etwas zu sehr davon abweicht, dann kann man das auch als befremdlich und fremd empfinden und reagiert darauf negativ, und zwar von Geburt an. Was du aber wahrscheinlich ja eben auch meinst, ist die Tatsache, dass natürlich Kinder oftmals sehr viel vertrauensvoller, speziell auch auf andere Kinder zugehen, unter Umständen auch auf Erwachsene zugehen, und dass sich so eine grundsätzliche Ablehnung oder Angst oder so ein grundsätzliches Misstrauen tatsächlich, wenn es denn entsteht, eben im Laufe der Zeit erst entwickelt. Und da hast du natürlich recht. Das habe ich gemeint. Wir sagen da in der Steiermark dazu Fremdeln oder so, glaube ich. Wenn man da ja, irgendwie kenn so ich Angst, auch. Wenn man so Angst vor im Fremden hat. Ne? Und das stellt sich ja dann auch in einem gewissen Alter, glaube ich, ein, oder? Vor allem, oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin weder Entwicklungspsychologe noch Bindungsforscher. Da gibt es ja nur eine spezielle Abteilung der Psychologie, Psychoanalyse, die sich darum kümmern. Was mir zum Beispiel bekannt ist, ist eben aus dieser Bindungsforschung, eine der am häufigsten zitierten und verwendeten Untersuchungen ist eben, dass man dieses Bindungsverhalten versucht zu charakterisieren. Und da gibt's sogenannte sicher oder unsicher gebundene Kinder. Und die sicher gebundenen Kinder, die also offenbar eine gute Beziehung zu ihrer Mutter haben, wenn da die Mutter aus dem Raum geht und stattdessen eine fremde Person kommt, reagieren schon sichtbar verunsichert, auch nicht gerade erfreut, ja, unter Umständen auch mal mit also entsprechender Mimik und Gestik, aber weil sie so eine Art Urvertrauen eben in sich haben und das nicht verloren haben, vertrauen sie offenbar darauf, dass die Mutter schon irgendwie wiederkommt und dass der Mensch, mit dem sie jetzt zusammen sind, irgendwie auch okay ist. Aber es ist ihnen schon auch bewusst offenbar, dass da jetzt was Fremdes passiert, und es gefällt ihnen nicht so gut wie die Tatsache, dass ihre Mutter da ist. Und wenn dann die Mutter wieder reinkommt, dann sind sie auch deutlich erfreut darüber, aber sie weinen auch nicht die ganze Zeit, schreien und toben. Wie gesagt, weil wahrscheinlich dieses Urvertrauen eben in ihnen da ist. Und während eben Kinder, die also schlechtere Beziehungen zu ihren Müttern haben, die verhalten sich auf verschiedene Art und Weise. Eine Variante ist eben, die schreien und toben und können es gar nicht ertragen, von der Mutter allein gelassen zu werden. Oder aber eine andere Variante, die reagieren völlig kalt. Also da siehst du dann gar nicht, dass es ihnen was ausmacht. Ja, die spielen einfach weiter, als wäre nichts gewesen, und reagieren dann auch nicht darauf, wenn die Mutter wieder reinkommt. Aber das sind dann eben schon gestörte Verhaltensweisen. Faszinierend. Dieses Beispiel mit den Schnecken finde ich ja ganz interessant. Wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter spinnt, das heißt, diese Schnecken gewöhnen sich dann an die Vibration. Diese fremde Frequenz wird zu einer bekannten und somit integriert in den Alltag. Und ich nehme an, wenn man die Frequenz dann ändert, dann ziehen sie sich wieder zurück? Genau. Und das ist ja eigentlich ein vernünftiges Verhalten, oder? Ja. Weil man weiß ja nicht, okay, da ist jetzt irgendwas, das habe ich noch nie gesehen, schauen wir mal. Ne? Also, ja, eben. Und so gilt es natürlich dann auch im Sozialen. Ja? Also ich glaube, wir können immer nur ein bestimmtes Maß an Veränderung in einem bestimmten Tempo gut ertragen und gut integrieren. Und wenn zu viel zu schnell um uns herum sich verändert, im negativen Fall zusammenbricht, ja, aber möglicherweise sogar, wenn es zu schnell positiv wird, haben wir Probleme, uns darauf einzustellen. Also letzteres klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber ist es gar nicht. Erlebe ich zum Beispiel bei meinen Patienten auch immer wieder, wenn da Therapiefortschritte zu schnell passieren und die sind im Grunde noch gar nicht so weit, ja, dann verunsichert sie das. Weil sie sich dann plötzlich fragen, wer bin ich denn noch, wenn ich jetzt plötzlich so gesund bin? Ja, auch da geht es darum, ein bestimmtes Tempo zu haben. Also ich glaube, Veränderungen müssen das richtige Tempo haben, die richtige Intensität haben, damit sie gut integriert werden können. Wenn das nicht der Fall ist, erzeugen sie Unsicherheit und Angst. Das ist, glaube ich, wirklich ein Kernpunkt, den du ansprichst. Also Veränderungen können nur dann verdaut werden, wenn sie im richtigen Tempo passieren. Ne? Und dann ist es natürlich auch, glaube ich, ein sehr individuelles Tempo. Ich glaube, das ist für jeden verschieden. Ne? Es gibt Menschen, ja, die sind flexibel und andere, die sind das nicht. Und auch da würde ich jetzt sagen, kann man nicht sagen, ja, flexibel ist gut und unflexibel ist böse, ja? Sondern es ist halt so. Ja, und außerdem natürlich spielt da auch wieder das Soziale eine große Rolle. Wenn du natürlich, das ist jetzt so ähnlich wie mit dieser Situation, sicher gebunden bei Kindern, die ich erwähnt habe. Also wenn Menschen natürlich weitgehend, sag mal, in stabilen Beziehungen leben und ein stabiles soziales Netz haben, eine Arbeit haben, die ihnen vielleicht auch noch Spaß macht, ja, dann können die auf bestimmte andere Verunsicherungen oder Veränderungen natürlich sehr, sehr viel lockerer und toleranter reagieren. Wenn jemand aber sowieso schon in vielen Punkten verunsichert ist, kein Geld hat, nicht weiß, wie er das nächste Jahr übersteht, keine Partnerschaft hat oder so, ja, dann ist er natürlich wiederum auch sensibler, wenn jetzt noch was dazukommt. Ja, ist klar. Also es hängt dann natürlich auch von der jeweiligen Lebenssituation ab, ne? Ja. Also nicht nur vom Menschentyp oder vom Charakter oder was auch immer, sondern eben auch, wann passiert das? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn sehr oft wird ja das, wenn man dieses Thema jetzt anspricht, ja, Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass und so weiter, auch jetzt, ich habe das Schlagwort im Ankündiger gebracht, Islamfeindlichkeit, ja, was ich jetzt durchaus unterscheiden würde zu Islamkritik. Menschen fühlen sich dann oft bevormundet oder irgendwie vor den Kopf gestoßen, wenn man diese Themen anspricht. Ne? So auf der Art, ja, ich darf doch wohl, oder wenn da jetzt irgendwelche IS-Milizen da Leute im Fernsehen köpfen, dann muss man doch Angst haben vor denen. Ne? Das ist dann irgendwo so die Reaktion, die sehr oft kommt. Die Frage ist jetzt, kann man damit auch anders umgehen? Kann man mit sowas anders umgehen? Ja, jetzt, ich meine, eine Reaktion darauf, die sich da jetzt ergeben hat, natürlich in den letzten Monaten vor allem, ist Pegida. Ich glaube nicht, dass das wirklich so ein Zufall ist, dass das jetzt irgendwo mit dieser ISIS da parallel läuft, kommt mir jetzt zumindest vor, fällt mir jetzt in dem Moment auf. Aber ja, ich glaube durchaus, dass da ein Zusammenhang ist. Da geht es natürlich auch um Instrumentalisierung. Ja. Die Pegida ist ja dann quasi eine Reaktion auf, sage ich mal, Multikulti. Kann man das so sagen? Das ist mir zu einseitig. Also ich kann auch Pegida nicht pauschal verteufeln. Ich finde es auch daneben, Pegida, machst du nicht, aber andere machen es ja, Pegida pauschal als rechts abzustempeln. ich denke, die bringen auf eine verdrehte, rechtslastige Art und Weise teilweise natürlich auch Sachen zur Diskussion, die wirkliche Probleme darstellen. Also entgegen der teilweise etwas, manchmal auch dumm linken Propaganda gegen Pegida, ist meiner Meinung nach nachweislich, weil da gibt es ja nun verschiedene Untersuchungen, die das, glaube ich, ganz gut belegen, ist Pegida wirklich ein Sammelbecken für verschiedene Leute. Und zwar mit, also sag mal, Leute, die unzufrieden sind. Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall erstmal ein gemeinsamer Nenner. Teilweise sind sie unzufrieden mit Zuständen, die wirklich schlimm sind, aber schieben das zu Teilen den falschen Leuten, Sündenböcken, in die Schuhe. Also mit Vorliebe eben Schwächeren, also in dem Fall Asylanten zum Beispiel. Aber ein erwähnenswerter Teil der Leute, die da offenbar mit demonstrieren, hat ja auch Kritik vorzubringen an der verlogenen Medienlandschaft, also in Deutschland. Und da, denke ich, haben sie natürlich zu großen Teil, sehen die was und sprechen die was aus, was einfach ein Fakt ist. Und natürlich auch an der Art und Weise, wie Politik gemacht wird, bis dahin, dass sie berechtigte Angst äußern vor einem drohenden Krieg, der aus der Ukraine-Krise entstehen könnte. Und das kann man, weiß Gott, nicht einfach alles so pauschal als irgendwie als rechtes Gedankengut abtun. Eine andere Frage ist, oder es ist keine Frage, ganz klar ist, dass da auch Rechtsextreme sich rangehangen haben oder von vornherein meinetwegen auch mit dabei waren, dass das instrumentalisiert wird, auch von denen, keine Frage. Ich würde nicht mitmarschieren, aber die Probleme, die haben, die sind real, sind zum großen Teil real existierende und teilweise geben sie auf diese Probleme völlig falsche Antworten, nämlich Rechte oder Rechtsradikale. Ja. Aber Pegida einfach so niederzumachen, grundsätzlich glaube ich, ist verkehrt. Also, du hast jetzt ein paar sehr interessante Sachen gesagt, an die ich anknüpfen würde gerne, aber das eine ist jetzt einmal, wenn du sagst, vermischt sich da jetzt dann nicht die Friedensbewegung mit dieser Bewegung gegen die Islamisierung des Abendlandes? Ich meine, du hast jetzt die Ukraine erwähnt. Und also diese Angst teile ich völlig mit wem auch immer, dass hier, deshalb, ich habe das auch in den News jetzt genannt, also da wird furchtbarste Propaganda gemacht, da wird auf beiden Seiten, es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwo einen Bösen festzumachen, es geht einfach darum, das zu stoppen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Also diese Vorgänge, die da jetzt diese alten Gräben auch wieder aufreißen. Ich meine, Russland, Deutschland und so weiter. So, gibt es also Leute, die behaupten, dass also diese beiden Länder aufeinander gehetzt werden sollen, so nach dem Prinzip Teile und Herrsche. Mhm. Grauslichst und furchtbar. Stellt sich die Pegida auch dagegen? Weil das wusste ich zum Beispiel nicht, dann, wenn sie das tut. Ja, also es gibt ja mehrere, also man muss sagen, das, was von Pegida erforscht ist, oder die Art und Weise, wie da erforscht wurde, ist eben der Tatsache geschuldet, dass man da irgendwie auf Demonstrationen Leute befragt, dass da eine ganze Menge Leute, die auch die Auskunft verweigern und so weiter. Deswegen sagen ja diese Forscher, zum Beispiel von der TU Dresden, dass natürlich das nur begrenzt repräsentativ ist. Also man kann von dem, was die erforscht haben, nicht jetzt auf den ganzen Rest von Pegida schließen. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, die treffen Aussagen über einen erwähnenswerten Teil von Pegida. Und weil dieser Teil da ist, kann man eben nicht Pegida pauschal als irgendwie als rechts einordnen. Und in diesen Befragungen gab es eben ganz klar Kritik, die geäußert wurde an der eben die Realität verdrehenden deutschen Medienlandschaft, ebenso wie eben auch die Kritik an diesen speziell an dieser die Kriegssituation nahezu herbei kommentierenden Art und Weise, wie hierzulande ein Großteil der Medien verfährt. Und teilweise wurde ganz explizit gesagt, dass es wichtig ist, mit Russland in einen konstruktiven Kontakt zu kommen, um Krieg zu verhindern. Also das sind auch Aussagen, die dort getroffen worden sind. Okay, habe mir auch nur ein paar so Interviews von Pegida-Anhängern angehört. Keine Ahnung, ob die repräsentativ waren oder nicht, aber da ging es also immer um die große Angst, dass die Scharia in Deutschland eingeführt werden könnte, die ich meiner Meinung nach komplett unbegründet finde. Ich auch, aber also bei den Untersuchungen, bei den Leuten, die dort untersucht worden sind, kam diese Angst an dritter Stelle, ja, vor der generellen Unzufriedenheit mit der Politik und den Politikern. Nach der generellen Unzufriedenheit mit der Politik und den Politikern und nach der Unzufriedenheit mit den Medien, ja. Ich meine, ich muss da auch dazu sagen, ich wäre auch dagegen, wenn jetzt in Österreich die Scharia eingeführt werden soll. Ja, klar, ich auch. Und ich weiß da, zum Unterschied von den meisten Pegida-Anhängern, behaupte ich jetzt wirklich, von was ich rede, denn ich war als 12-, 13-Jähriger öfter mal in Saudi-Arabien, mein Vater hat dort gearbeitet, und ich habe miterlebt, wie meine Mutter natürlich nicht Auto fahren durfte, was sie schwerst gestört hat natürlich, aber mein Vater wirklich einmal fast verhaftet wurde und erst um 2-3 Uhr in der Früh nach Hause kam, weil meine Mutter ein nicht allzu langärmliches Kleid getragen hat. Ja? Also das sind absurde Dinge, die da passieren. Und da gibt es ja nichts dran, schön zu reden. Ja? Auch Islamkritik, ja, jede Religion, finde ich, ist kritisierbar und muss auch kritisiert werden. Also da gibt es genug Dinge. Auch der Islam natürlich. Da gibt es Dinge, die man kritisieren kann. Aber das ist etwas anderes, als wenn man dann sagt, Islamhass, ne? Also jetzt wirklich diese irgendwo ihnen da als Märchen in die Schuhe zu schieben und vor allem eben zu pauschalisieren. Das sind eben diese Dinge, wo man eben differenzieren muss. Und da passiert. Und wenn ich das noch ergänzen darf, wo man eben andererseits gut daran tut, sich selber aber nicht auf ein zu hohes Ross zu setzen, weil wir als eben, also jetzt wieder die Deutschen als christlicher Staat, ne? Ist ja nicht so, dass bei uns die pure Gerechtigkeit herrscht. Wir haben keine Scharia, aber dass die Frauen richtig gleichberechtigt sind bei uns, kann man ja auch nicht behaupten. Immer wieder kannst du dir in den Medien die Zahlen angucken, wie viel schlechter die Frauen beispielsweise verdienen. Ja, wenn du dir anguckst, in welchen Führungsetagen Frauen gelandet sind, dann kommst du auch nicht allzu weit. Also wir haben keine Scharia, aber wir haben auch keine Gleichberechtigung der Frauen hier beispielsweise. Also tun wir gut daran, zwar bestimmte Sachen zu kritisieren, aber das doch bitte nicht aus der Position desjenigen, bei dem alles perfekt ist, weil es stimmt einfach nicht. Absolut. Und kann ich nur voll unterstreichen. Es ist übrigens auch jetzt demnächst eine Pegida-Demo in Graz geplant. Aber also interessant finde ich, dass du jetzt da an erster und zweiter Stelle die Medienkritik auch genannt hast. Weil das bringt mich zu einem anderen Schlagwort, das ich da jetzt ein bisschen aufgeschnappt habe in letzter Zeit, Querfront. Sagt dir das irgendwas? Ja, ich habe es gelesen, ich habe es glaube ich schon wieder verdrängt. Kannst du mir nochmal erklären? Ja, puh. Also ich glaube, man meint damit so quasi, dass also diese, dass man, wenn man jetzt linksorientiert ist, auf keinen Fall irgendwas gut finden darf, was irgendjemand sagt, der rechts ist. So würde ich es jetzt ganz pauschal sagen. Und das würde jetzt heißen, weil Pegida Medienkritik übt, dürfte ich zum Beispiel keine Medienkritik mehr machen, nur um nicht bei denen anzustreifen. Und das ist lächerlich. Genau. Und ich meine, bloß nochmal die Brücke auch nochmal zu verstärken zur Überschrift unserer Diskussion, ne? Da geht es auch wieder, also auf eine verschiedene Art und Weise meiner Meinung nach, um das Thema Angst vor dem Fremden. In dem Fall sind eben für die Linken die Rechten die Fremden und für die Rechten die Linken. Ja? Und da gelten, glaube ich, teilweise sehr ähnliche Mechanismen. Man grenzt sich ab, hat Angst, die eigene Identität zu verlieren, wertet die anderen pauschal ab, ja, und haut sich lieber gegenseitig, zumindest verbal, auf die Köpfe, statt irgendwie zu kontrollieren, wo man in so wichtigen Fragen wie zum Beispiel Friedenserhaltung zusammenarbeiten könnte. Ja, und dann, wenn dann eben vor dem, in Berlin vor eurem Präsidentenpalast, wie heißt der jetzt nochmal schnell? Und ein Palais. Palais, ja. Da gab es eine Friedensdemo. Ja. Und dann gab es die Überschrift Verschwörung für den Frieden. Also ist ganz klar, was man da andeuten möchte. Ne? Verschwörungstheoretiker, die werden, also jeder, der irgendwie auch nur es für möglich hält, dass irgendwo eine Verschwörung existieren könnte, jetzt mal Watergate und so, lass mal jetzt irgendwie, ja, ungeachtet, oder andere Dinge, ist ja schon nochmal rechts, ne? Was ja auch schon irgendwo absurd ist. Ja? Ja. Und ich finde das auch sehr gefährlich. Ne? Ja, also ich auch. Es dient sicherlich wieder teilweise, wie gesagt, dieser irrationalen, neurotischen Identität. Also ich bin wer, indem ich mich mit einem Etikett schmücke, zum Beispiel links oder eben auch rechts. Und insofern, wenn ich kann ja nur links sein, wenn es Rechte gibt, und ich kann nur rechts sein, wenn es Linke gibt. Also brauche ich den Gegner. Ne? Da kann ich dann auch meine ganze Wut ablassen. Und ich kriege sozusagen aus dem Gegner auch meine Existenzberechtigung. Also lasse ich mir den Gegner auch nicht wegnehmen. Ja. Ich habe hier sonst nichts weiter irgendwie mir aufgeschrieben für heute Abend, aber das habe ich aus der jungen Welt mal rausgenommen. 10 Zeilen, kann ich die mal kurz vorlesen? Natürlich. Ja. Natürlich, ja. Ja, die junge Welt hat am 25. Februar unter dem treffenden Titel Irrationale Front berichtet. In Halle an der Saale standen sich am Sonnabend die engagierten Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas und das Bündnis Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage gegenüber. Einfacher gesagt, die Bösen gegen die Guten. Die Bösen hatten die Fahnen Russlands und der Krim dabei. Um es noch komplizierter zu machen, war in ihren Reihen auch das schwarz-weiß-rote Banner des Deutschen Reichs zu sehen. Pressemeldungen zufolge liefen bei den engagierten Demokraten ein paar bekannte NPD-Politiker mit. Die Guten schwenkten die Flaggen der Vereinigten Staaten von Amerika und Israels. Dabei jubelten sie ihrem Idol in Sprechchören zu, USA, USA. Die Zahl der Demonstrierenden auf beiden Seiten war überschaubar, ungefähr 300 bei den Bösen und 170 bei den Guten. Unter Letzteren waren sowohl Mitglieder der Grünen, die sich seit ihrem Schwenk Mitte der 90er Jahre zur kriegsgeilsten Partei des Landes entwickelt haben, wie auch der Linken. Vermutlich standen einige von deren Anhängern und Wählern auch auf der anderen Seite der Polizeikette. Zitat Ende. So, und da sag nun mal, wer links und rechts ist. Völlig sinnlos. Ist in dem Fall wirklich völlig sinnlos. Aber glaubst du, dass diese, ich nenne es mal, Unterteilung in links und rechts sich überhaupt quasi mehr oder weniger erledigt oder dass die schon noch ihre Berechtigung hat? Also ich glaube, dass Unterteilungen, also realitätsgerechte Unterteilungen, also unverzichtbar sind. Wir müssen uns ja irgendwie orientieren, ne? Unter anderem, weil sonst auch Angst entsteht. Also insofern zur Vorsortierung irgendwie brauchen wir sowas, glaube ich, schon. Aber es sollten doch bitteschön, also erstens sollte man sich klar sein, dass ein Etikett ist und noch nicht der Inhalt wirklich. Und zweitens sollten wir wenigstens nach Etiketten suchen, die auch was taugen, also die wirklich einen Inhalt auch rüberbringen. Und da haben wir ja schon bei der letzten Sendung drüber gesprochen, dass Erich Fromm und Wilhelm Reich vorgeschlagen haben, die Einteilung in lebensfeindlich und lebensbejahend. Und ich finde, dass das eine wesentlich weiterführende Einteilung ist, wo man dann natürlich aber sehr schnell merken wird, dass die nicht kompatibel ist oder nicht sich deckt mit der Einteilung zwischen links und rechts. Das heißt, ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Menge der lebensbejahenden und lebensfreundlichen Menschen ist nicht exakt deckungsgleich mit derer, die sich als links bezeichnen. Also ich meine, das ist ja sicherlich jetzt eine rhetorische Frage, ne? Ich habe über das schon diskutiert mit einigen. Also Das ist für manche nicht so rhetorisch. Ja, na gut, okay, dann sollte man einfach nochmal darauf hinweisen, dass das eben das Stalin-Regime, das maoistische Regime, das Pol Pot-Regime. Ja, die waren nämlich links. Die waren nicht links. Ja, die waren nicht links. Ach so? Aber, so, aber rechts war, waren sie doch auch nicht, oder? Ja, rechts waren sie auch nicht. Ja, schwierige Sache, ne? So, oder eben, wie gesagt, ich habe also andere Beispiele, aber die sind ja sowas von eigentlich klar. Also 1933 sind Hunderttausende, vorher Linke, die in der KPD waren oder in den Massenorganisationen der KPD, sind in die NS-Organisationen gegangen. So, nach 45 wurde die DDR gegründet und per Beschluss waren dann ganz viele von denen plötzlich wieder Sozialisten. Ja? Also das haut doch vorne und hinten einfach nicht hin, meiner Meinung nach, nachweislich. Es bringt einfach nichts, die Sachen so zu betrachten. Ja, abgesehen davon, dass in den 30er Jahren die Kommunisten, die Sozialisten als eine größere Bedrohung sahen als die NSDAP. Ja. Ich meine, das ist ja, naja. Und abgesehen davon, dass dann eben die linientreuen Stalinisten, die Trotzkisten eben beispielsweise auch umgebracht haben, ne? Links gegen links. Also insofern gibt es tausende Beispiele von Leuten, von Nachweise, dass Menschen, die sich als links bezeichnet haben, die meinetwegen auch tatsächlich zu teilen, ja, das kann man denen ja nicht irgendwie allen absprechen, eine marxistische Ideologie hatten, deswegen alles andere als lebensbejahend waren. Ja. Krieg ist rechts. Würdest du das so unterschreiben? Nee. Aus den genannten Gründen, ja. Mhm. Weil was ist denn rechts? Mhm. Krieg ist lebensfeindlich. Mhm. Definitiv. Ja. Ja, da haben wir es. Ne? Also da diese Begriffe sind meiner Meinung nach klarer. Aber damit es dann wieder kompliziert wird, ist es ja eben so, dass also nicht nur Menschen jetzt einmal einer linken Partei angehören und dann, wenn es halt opportun ist, dann wieder der Rechten und dann halt wieder zurückgehen zur linken Partei, sondern dass ja auch in den Menschen selbst Persönlichkeitsanteile existieren, die eher zu linken Gedankengut tendieren und andere, die eher zu rechten, beziehungsweise die eben zu lebensfreundlichen Ansätzen tendieren oder eben zu lebensfeindlichen Dingen greifen. Also dieser Bruch, der geht ja nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch die Menschen selbst. Mhm. Wie du ja festgestellt hast. Und dadurch wird das ganze Thema ja eben viel komplexer und viel vielschichtiger, weil es ja nicht mehr so einfach ist. Ne, das ist ja auch was Einfaches, wenn man, also ich habe das ja im Ankündigung erwähnt, also Mensch sucht nach einfachen Ursachen und nach einfachen Lösungen. Mhm. Und wenn man jetzt sagen kann, die Linken sind schuld oder die Rechten oder die Moslems oder die Hindus oder wer auch immer oder die Christen, mhm, oder die Newborn Christians oder wer auch immer, dann kann man ganz klar sagen, ja wunderbar, wenn die schuld sind, dann müssen wir die bekämpfen und sobald die alle vernichtet sind, ist alles gut. Genau, oder die Kapitalisten. Oder die Kapitalisten. Genau. Und das hat noch nie funktioniert und trotzdem wird es immer wieder gemacht. Mhm. Das ist interessant, oder? Also ja, aber es hat ja eine gewisse Logik. Also wenn du so nicht denkst, und trotzdem verstehen willst, was los ist, wenn du keine hasserfüllten Feindbilder hast, keine Sündenböcke, auf die du alles schieben kannst, was dir nicht passt oder was in deinem Leben schiefgelaufen ist, dann musst du anfangen, über dich selbst nachzudenken und dich selber in Frage zu stellen. Und dann kommst du automatisch dahin, dass du selber erkennst, wie weit du Teil der Maschinerie bist. Und dann kannst du nicht mehr nur mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern müsstest dich selber verändern. Und umgedreht, wenn du das nicht willst, und die allermeisten von uns wollen das nicht, dann brauchst du Feinde, dann brauchst du Projektionsflächen, dann brauchst du Sündenböcke, und es bietet sich natürlich an, dafür welche zu nehmen, Menschen zu nehmen, die nicht adäquat zurückschlagen können. Ja? Also insofern glaube ich zum Beispiel, was für Pegida ein typischer Zug ist, dass sie auf Asylanten oder dass viele von denen auf Asylanten herabgucken oder meinetwegen die auch verachten oder vielleicht sogar in manchen Exemplaren dieser Rechten, sicherlich muss man es sagen, die auch Asylanten dann hassen, dann ist es ja so, dass die sich also diese Schwachen aussuchen und auf die ihr ganzes eigenes inneres Elend im Grunde projizieren können und das dann sozusagen von sich selbst weg auf die anderen gerichtet, dort dann bekämpfen können. Ne? Mir würde es gut gehen, bei mir wäre alles bestens, ich hätte eine vernünftige Partnerschaft, eine gute Sexualität, einen guten Job, der gut bezahlt wäre, wenn diese verdammten Ausländer raus wären. Ja? Aber sich natürlich gegen die wirklichen Verursacher zu richten, Also das heißt eben im Grunde gegen das System und auch dessen Repräsentanten und die eigene Bedeutung innerhalb des Systems sich bewusst zu machen. Also meine Mitschuld daran, dass alles so ist, wie es ist. Ja, das ist ja nun eine Geschichte, die ist wesentlich komplizierter und schmerzhafter. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also du stehst ja da in der Tradition, du hast es ja schon gesagt, von Wilhelm Reich, Erich Fromm, die da quasi diesen Finger in die Wunde gelegt haben und gesagt haben, nein, so einfach ist es nicht, schaut da nochmal hin. Jeder, der die Rede an den kleinen Mann gelesen hat, der weiß, was ich da meine. Mein Gott, da war er natürlich wirklich sauer. Aber das ist genau dieses Unangenehme, das keiner haben will. Ja, also und das ist ein interessanter Mechanismus, finde ich. Und den sich bewusst zu machen, ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen, finde ich. Also, na gut, man kann es vielleicht. Okay. Also, meiner Meinung nach, ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der dann vielleicht auch von vielen so, ja, gut, das ist eh klar, aber ich glaube, da ist gar nichts klar. In Wirklichkeit. Also, und ich nehme dann mich natürlich nicht aus. Ja. Also das ist auch was ich in den letzten Monaten auch seit unserer Sendung wieder verstärkt. Ich meine, ich habe auch von Reich relativ viel gelesen. Also diese prinzipielle Thematik ist natürlich schon immer schon klar gewesen, aber ich habe da wieder sehr viel drüber nachzudenken angefangen. Über dieses Ding, dass man sich eigentlich zuerst einmal selbst bei der Nase nehmen muss. Ne? Eh klar. Aber was heißt das dann wirklich? Ne? Naja, auf jeden Fall wird's dann schwer, hart, bitter, unangenehm, erschütternd, ne? Angstauslösend, klar. Ne? Und wenn du das alles vermeiden willst, brauchst du eben Sündenböcke. Ja, aber das ist halt nicht, wie der Amerikaner so schön sagt, sustainable. Also ich meine, wir sind halt jetzt, und das ist jetzt auch für mich sicherlich eine Motivation zur Sendung wie dieser heutigen, wir sind dann jetzt in einer Phase unserer gesamten Menschheitsentwicklung, wo dieses Reaktionsmuster zu einer globalen Katastrophe führen kann, die unsere Zivilisation zerstört. Und da muss es gar nicht Atomwaffeneinsatz geben. Das reicht, wenn man mit konventionellen Waffen, da gibt es so grauslichste Sachen, das reicht. Hm? Ja. Und das ist aber der Punkt. Ne? Es ist irgendwie so, ja, gut und schön, aber Schluss mit lustig. Ich meine, es geht einfach nicht mehr. Ja? Und also mein Standpunkt ist auch, ja, ich bin jetzt nicht jemand, der die Pegida jetzt verurteilt pauschal. Ja? Gut, die Leute sind mir teilweise nicht so sympathisch, aber andererseits, also du hast jetzt ein paar Sachen genannt, mit denen gegen die sie sich auch stellen, dann kann ich sagen, ja, also, dass die Medien einen Haufen Unsinn verbreiten, ja, braucht man nur schauen, was eben allein mit diesem MH17-Absturz jetzt als Beispiel, ja? Da also am nächsten Tag, ja, Putin, der Mörder, ne? Ich meine, das ist eine Schweinerei. Ja? Weil die Leute glauben das dann, weil sie dich, denken sie dann ja, die würden das ja nicht so schreiben, wenn sie sich nicht sicher sind. Ja, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also, ich denke, ein Großteil dieser Angst vor den Fremden, der unter anderem Pegida maßgeblich mitspeist, ist tatsächlich in Wirklichkeit eine Angst vor den eigenen Eltern, vor Autoritätspersonen und irgendwann mal auch vor sich selber, die dann auf andere projiziert wird. Da hast du diesen Aspekt des durch Sozialisation, durch Erziehung, durch Gefühlsunterdrückung destruktiv gemachten. Und dafür brauchst du Ventile und wie gesagt Sündenböcke. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, du hast es ja vorhin auch schon genannt, Instrumentalisierung. Da hat auch Erich Fromm in diesem, ich kann es gar nicht oft genug empfehlen, in diesem Buch Die Anatomie der menschlichen Destruktivität eben sehr vieles nach wie vor Wertvolles darüber geschrieben. Er hat nämlich darauf hingewiesen, dass es ja ganz gut begründbare und nachvollziehbare, insofern auch gesunde Mechanismen gibt, warum Angst oder eben auch Aggressivität entsteht. Wenn du eben zum Beispiel glaubst, dass du im Kern bedroht wirst, ja, dann hast du im Grunde die Wahl, dich entweder dem zu unterwerfen oder, wenn du dich stark genug fühlst, dich dagegen zu wehren. Das kannst du nur machen, indem du aggressiv wirst. So, das heißt, zusätzlich zu diesem Aspekt der aufgestauten, neurotisch zu nennenden Destruktivität, gibt es auch den, wenn man so will, gesunden Aspekt, dass Leute ja ernsthaft glauben, dass meinetwegen Ausländer, Islam und Ähnliches sie in ihrem Kern in Dresden bedrohen, auch wenn sie da kaum welche sehen, aber weil da gibt's ja kaum welche, ja. Aber da, ich meine, da ist das Neurotische, dass die nicht genauer hingucken. Insofern denke ich, spielt da Neurose und Störung auch eine Rolle. Aber im Grunde muss man natürlich dann da sagen, die verhalten sich insofern adäquat zu dem, was ihnen die Medien ja im Grunde auch seit Jahr und Tag draufdrücken. Ja? Also zu der im Grunde maßgeblich meiner Ansicht nach eben durch die USA, NATO und so weiter und IWF und geschürte Terrorgefahr auf der Welt gehört ja auch eine durch die Medien transportierte, immer größer werdende Angst vor den Terroristen. Und wenn man das Jahre, Jahrzehnte lang den Leuten einhämmert, dann entsteht natürlich auch dieser Effekt, irgendwie das zu glauben. Und dann, wenn du das glaubst, ist der nächste Schritt also eigentlich ein relativ logischer. Die sind gefährlich, ja, die müssen kontrolliert werden und die müssen vielleicht auch wieder zurück in ihre Heimatländer. Oder wir müssen uns jedenfalls wehren. Ja, und um dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen was draufzusetzen, also Instrumentalisierung und so weiter, wie gesagt, die ISIS kommt ja unter Anführungszeichen wie gerufen, aber wie ist sie entstanden? Wenn man sich das anschaut, naja, in Syrien hat man Rebellen, die eigentlich den Taliban nahe standen, aber irgendwie gemäßigte Rebellen waren oder gemäßigte Taliban oder wie auch immer, die hat man mit Waffen unterstützt und och, ja. Welch große Überraschung, die sind dann doch auch in die Hände von nicht so gemäßigten Rebellen gelangt und dann irgendwann ist es halt so weitergegangen und dann haben noch die Amis irgendwie Waffen abgeworfen über irgendeinem Gebiet, wo sie gedacht haben, das sind Kurden, aber da waren die ISIS und lauter solche Dinge sind passiert und ja, böse Zungen behaupten, dass die ISIS kurz und gut einfach kreiert wurde, um dieses Spiel weiterzuspielen, um diese Instrumentalisierung weiter zu betreiben. Ja, weißt und du? Selbst wenn man so bis dahin nicht geht, muss man doch zugeben, also dass das erstmal ganz klar ist, dass es diese Verknüpfung gibt, wie bei der Al-Qaida ja auch, ja. Und dass ohne die im Grunde in diese Länder hineingetragene Verelendung und die Destabilisierung von den dortigen Systemen, obwohl die nicht nett waren, ja, Gaddafi war nun wirklich kein freundlicher Mann oder so, im Grunde das gar nicht hätte dazu kommen können. Ja? Also insofern, ich sage jetzt mal wir, weil ich mich da auch mit einbeziehen, ich kann nicht einfach sagen Obama oder so. Also natürlich spielt die USA-Administration eine wesentliche Rolle, aber ich meine, die NATO macht mit, die EU macht mit, die BRD macht mit und zur BRD gehöre auch ich. Also insofern, wir schaffen auf der Welt Verhältnisse, die dann in Form von Terrorismus auf uns zurückschlagen. Das wiederum macht uns Angst vor damit verbundenen zum Beispiel Ideologien oder Religionen. Ja, weil es da eben viele gibt, die von diesen Terroristen, die diese Religion auch haben, dann pauschalisieren wir es hier und hauen hier auf harmlose Asylbewerber ein. Ja. Was für ein Zusammenhang, ne? Ja. Ich meine, mir ist jetzt auch was eingefallen, weil du jetzt Gaddafi genannt hast, ne? Saddam Hussein, auch so ein Bösewicht, ja. Ich war in den 80ern, habe ich mein Vater kommt aus dem Irak und damals waren noch sehr viele meiner Familie im Irak und ich hatte diesen Saddam gehasst. Ja, und meiner Familie gab es welche, die waren so eher auf seiner Seite, aber die meisten waren eher, beziehungsweise eine Cousine von mir, mit der ich sehr viel über ihn diskutiert habe, die hat ihn auch gehasst und wir haben dann immer über den geschimpft. Und ja, gab es überall seine Plakate, ist ein typischer Diktator halt. Ja. Mhm. Und als dann der erste Irakkrieg losging, war Entsetzen, aber andererseits die Hoffnung, naja, vielleicht wird es besser, ja, beziehungsweise dann beim zweiten, weil beim ersten hat sie ja gezeigt, dann haben sie dann ja kurz vorher aufgehört. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass das so endet, ehrlich gesagt. Also ich war dumm und naiv, muss ich sagen. Ich dachte 2003, das einzige Gute, was da hoffentlich rauskommt, ist, dass wir endlich den Saddam loswerden. Ja, natürlich, ich war entsetzt darüber, dass da jetzt tausende Leute sterben werden. Das sind wahrscheinlich Millionen gewesen. Das ist entsetzlich. Mhm. Aber es hat sich im Nachhinein gezeigt, also unter Saddam, und also ich war dort, und Saddam. Ich habe gesehen, wie es dort, wie man zumindest in Bagdad gelebt hat. Wie es im Norden ausschaut, war wieder was anderes. Ja. Aber also kein Vergleich. Ja. Inzwischen, okay, man muss sagen, im Norden schaut es dafür ein bisschen besser aus, aber inzwischen wütet dort ja die ISIS, also ist auch wieder alles. Also es ist keinen Deut besser, aber es ist viel, viel schlechter geworden. Und von Libyen brauchen wir gar nicht sprechen. Ne? Man müsste ja mal die Mühe machen und sich anzuschauen, was für ein Sozialsystem in Libyen vorher geherrscht hat, bevor das alles zerbombt wurde. Das ist erstaunlich. Also ja, ich habe das auch nicht gewusst. Hat mich überrascht. Die Instrumentalisierung funktioniert, weil, warum funktioniert die jetzt aber so gut? Warum, weißt du, alle regen sich darüber auf, dass in den Medien ja gelogen wird und so weiter. Dann gab es ja dieses unsägliche Wort Lügenpresse, das dann zum Wort des oder Unwort des Jahres da gewählt wurde, glaube ich. Also das, da geht natürlich auch ein Informationskrieg hin und her. Aber eigentlich sehr viele, mit denen man jetzt so spricht, sagen da, ja, ich meine, die Medien, denen kann man ja eh nicht glauben. Ja. Das wird oft so dahergesagt, aber dennoch, es funktioniert alles wunderbar. Ne. Also wir sind alle davon überzeugt, dass also nur Russland da jetzt ein Aggressor ist, zum Beispiel. Ne. Nee, das meinst du jetzt nicht ernst, ne? Naja, ich meine, dass das schon sehr weit geht. Ja, dass also ja, aber weil es funktioniert, also wir alle, stimmt ganz offenbar nicht, und ich meine jetzt nicht nur dich und mich, ja. Das wäre dann auch ein bisschen dürftig, aber es gibt ja, ich habe glaube ich heute gerade erst gelesen, so Untersuchungen, die eben sehr deutlich machen, dass es einen Trend weg gibt von den Printmedien, immer mehr auch in also darüber sich zu informieren im Netz. Dann gab es vor kurzem eben auch Informationen, dass die deutschen Hauptmedien jedenfalls mit ihren Online-Ausgaben immer mehr, also Tausende oder Hunderttausende Leser oder verlieren, ja. Du kannst da, glaube ich, getrost auch Pegida dann insoweit mitrechnen. Es sind ja nun weiß Gott Leute, die nicht zufrieden sind mit dem System hier, auch wenn teilweise aus Gründen, die du und ich nicht teilen. Die Friedensbewegung ist zwar sicherlich überhaupt nicht so, wie sie sein sollte von der Quantität her, aber dass da gar nichts passiert, kann man ja auch nicht sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass eine Art, wenn auch in sich zerrissene oder zerrissene, widersprüchliche, sich nicht zusammenfindende, zusammenraufende Gegenöffentlichkeit immer mehr entsteht. Und insofern denke ich, ist dieses Wir, Gott sei Dank, an der Stelle so pauschal nicht mehr angebracht. Den Eindruck hatte ich auch vor einem Jahr, der war wahrscheinlich damals schon falsch, aber ich denke, dass das inzwischen erst recht nicht mehr gilt. Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich beobachte ja die alternative Medienlandschaft doch jetzt schon seit 15 Jahren sehr genau, und da natürlich tut sich da was und natürlich vergrößert sich die Menge derer, die sich da ein bisschen tiefer informieren, auch immer mehr. Aber dennoch funktioniert es noch immer wunderbar. Kommt ja, wunderbar glaube ich eben nicht mehr, aber es funktioniert ja nach wie vor noch viel zu gut. Also, ja, okay, viel zu gut, sagen wir es mal. Na, aber es gibt schon irgendwie eine so Gegenkräfte. Den Eindruck habe ich wirklich auch. Na, okay, natürlich gibt es Gegenkräfte, ja. Aber eben auch dieses Teile- und Herrsche-Prinzip. Was mir dann halt immer wundert, ist, wie konnte das so lange eigentlich funktionieren? Ja, gut, man kann jetzt sagen, gut, da gab es keine anderen Medien. Glaubst du, dass die alternativen Medien, das Internet, da einen wesentlichen Anteil daran hat? Dass sich da jetzt vielleicht einmal wirklich irgendwas verändert? Also ich glaube das nicht in dieser mir naiv erscheinenden Weise, wie ich manchmal nachgelesen habe, dass das sozusagen diese Revolution, die einfach alleine aus dem Internet kommt oder so, das glaube ich nun wirklich nicht. Aber sondern ich glaube, dass das Entscheidende immer eigentlich Motive sind von Menschen. Und wenn weil du kannst technische Errungenschaften für was Böses und was Gutes verwenden in aller Regel. Und insofern denke ich, das Internet war eine Chance. Aber dass sie nun tatsächlich auch so genutzt wird, konnte man vorher nicht unbedingt wissen. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, das Netz selber ist die Lösung, sondern bemerkenswerter finde ich, dass sich so viele Leute dieses Netzes jetzt in dieser Weise bedienen, dass sie dafür motiviert sind. Aber indem sie es tun, verstärkt sich natürlich wieder die Wirkung des Internets und wirkt zurück. Ja. Ja, also im Chat schreibt auch jemand, also Tarek, bei mir lag es am Internet. Was immer jetzt bei ihm, aber ich nehme an, dass er... Ja, das würde ich eben bezweifeln, ja. Also, weil der, schon die Entscheidung, ins Internet zu gucken, ist eine subjektive. Dann muss man die entsprechenden Seiten sich raussuchen, oder wenn man sie sieht, muss man sie auch wirklich lesen, obwohl es wehtut, obwohl es Angst macht. Und da passen ja schon ganz viele. Also die Informationen mögen ja da sein, die sind wahrscheinlich aber auch schon länger da gewesen, aber sie wahrzunehmen, sie an sich rankommen zu lassen, halte ich für einen Riesenschritt. Also ich habe den in Bezug auf die Ukraine-Krise auch erst vor einem Dreivierteljahr oder so gemacht, ja, und es hat mich fürchterliche Überwindung gekostet und ich habe wirklich ein schlimmes Vierteljahr damit zugebracht, mir die Realität, die ich so brutal wie sie ist, mir vorher nicht klar machen wollte, dann so Stück für Stück, Buch für Buch und Internetseite für Internetseite immer deutlicher zu machen. Also ich halte es nicht für eine Selbstverständlichkeit. Man sollte sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Das Internet ist keine Erleuchtungsmaschine an sich. Die Erleuchtung kommt, entweder lassen wir die zu oder nicht. Das heißt, es ist nicht nur Bequemlichkeit, dass halt jetzt diese Informationen leichter zugänglich sind, sondern wenn man von vornherein das sowieso nicht will, dann hilft das ganze Internet nichts. Ja genau, wir haben noch vorher über diese verschiedenen Motivationen der Menschen, die zu den Pegida-Demonstrationen gehen, gesprochen. Und da ist ja auch dieser Punkt, also die bleiben ja offenbar zu einem erheblichen Teil leider auf einer ziemlich oberflächlichen Ebene der Betrachtung stehen und in einem jedenfalls deutlich zu starken Teil schieben sie Leuten was in die Schuhe, die für den Mist, der hierzulande passiert, ja gar nichts können. Die gucken eben nicht genauer hin. Es wäre ja nicht kompliziert, sich die Fakten zu verschaffen. Wie viele Ausländer, Asylanten gibt es denn wirklich? An welchen Schlüsselstellen in unserer Gesellschaft sitzen die denn angeblich? Welche Grundprobleme in Deutschland wären denn wirklich anders, wenn plötzlich gar keine Ausländer mehr da wären? Neuen Probleme gäbe es? Ja, okay, in vieler Hinsicht. Ne? Also da kann man ja hingucken. Das sind ja nicht alles irgendwie, also das war ja auch ein interessantes Ergebnis dieser Untersuchung da der TU Dresden und anderer. Das sind ja Leute, also durchaus mit ganz normalem Bildungsniveau, also eben auch keinesfalls unterdurchschnittlich. Fachhochschul- und Hochschulabgeschlossene unter anderem, ja. Das heißt, es kann nicht am mangelnden Intellekt liegen. Also Pegida sind alles nur Deppen, das ist sicherlich viel zu einfach. Ja, das ist klar. Genau. Das ist klar. So, und insofern sind die natürlich auch in der Lage, einfache Rechenoperationen auszuführen und sich zu sagen, so und so 4 Promille der Bevölkerung sind Ausländer, was können die denn dann hier eigentlich bewirken und so weiter. Aber sie tun es nicht, weil sie psychisch blockiert sind und weil sie ihre Feindbilder brauchen. Also, die Information ist da, millionenfach im Netz, ganz locker zu erreichen, sie wird aber nicht genutzt, weil die psychische Grundlage dafür nicht da ist. Also wieder sind wir da, dass es ein psychisches Problem ist, dass man eben, dass die lebensfeindlichen Anteile da irgendwie die Oberhand gewinnen? Ja, also Oberhand, wie gesagt, also jedenfalls überhaupt, dass welche da sind und dass sie eine erhebliche Rolle spielen, ja. Wenn nur Lebensfeindlichkeit da wäre, würden die Ausländer Asylantenheime anzünden, ja. Also das machen ja auch welche, aber von denen reden wir jetzt nicht. Wir reden von denen, die es dabei belassen, zu demonstrieren und die mit ganz unterschiedlichen Parolen da antreten, mit voll blöden Rechten, aber eben auch mit anderen Parolen, die man nicht einfach so abtun kann. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es gibt natürlich auch jetzt von diesen, nennen wir es jetzt mal Islamisten, ja, was immer das jetzt genau bedeutet, diese Aussage, ja, wir wollen quasi diese... also Scharia und so weiter, in ganz Europa einführen. Unser Ziel ist es, den Westen quasi zu erobern. Ne? Also auf der anderen Seite wird ja dann auch von der Seite das dann geschürt. Ne? Ja. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass es da sicherlich auch welche gibt, die das wirklich wollen, ja, und wirklich alles dafür tun, es zu erreichen. Also jetzt zu sagen, das ist jetzt auch alles völliger Blödsinn, stimmt natürlich jetzt auch nicht. Das ist immer das Problem. Ne? Ich glaube das auch sehr oft, dass wenn man dann gegen Pegida argumentiert, dass dann auch von der anderen Seite, die, sage ich jetzt mal, vermeintlich lebensfreundlichen Seite, dann auch unfaire und falsche Argumente aufgeführt werden und dass das wiederum dann dazu führt, dass sich die noch mehr einzementieren in ihrer Ideologie, sage ich mal, weil sie sagen, na siehst du, ne, die lügen uns ja schon wieder an. Ne? Also weißt du, das ist glaube ich wirklich eine unheilvolle Dynamik, die da abgeht. Und ich muss jetzt auch, ich finde das Internet auch völlig großartig. Also ich wüsste gar nicht, was ich mache mit dem Internet. Also, aber durch dieses Überangebot ist es natürlich auch viel schwieriger geworden, herauszufinden, was jetzt gut recherchiert, glaubhaft ist und was nicht. Ne? Früher war es halt die Tagesschau, aus Basta. Da gab es nichts anderes. Und da hat man nur hoffen können, dass die gut recherchieren. Das haben sie, denke ich, auch getan. Aber ja. Die Zeiten sind vorbei, ja, offenbar. Also ich will noch was zu dieser Gefahr der Einführung der Scharia sagen. Ne? Wenn man jetzt nur davon ausgeht, wie viele Muslime es gibt und wie viele von denen wirklich solche extrem aggressiven Ideen haben, wie meinetwegen ganz Deutschland zu unterwerfen und dieses Recht einzuführen, was Scharia genannt wird, dann müsste man sagen, ist ja eigentlich lachhaft. Mhm. Ich denke aber, dass wiederum auch was, also ich meine, es liegt an meiner Art und Weise zu denken, dass ich schon wieder mit was Psychologischem komme, okay, ich denke, dass da auch wieder was Psychisches aber auch eine Rolle spielt. Die Scharia ist etwas, es ist eine extreme oder in bestimmten Punkten eine extreme Ausformung von gefühlsunterdrückenden, teilweise lebensfeindlichen, auf jeden Fall ziemlich autoritären und auch patriarchalischen Vorgaben. So habe ich das jedenfalls verstanden. Das wiederum ist ja aber etwas, was eigentlich wiederum auch, kann man sagen, nur eine Zuspitzung ist von autoritärer Herrschaft, von Gefühlsunterdrückung. Und die wiederum ist ja etwas, mit dem hierzulande auch mehr oder weniger stark alle groß geworden sind. Das heißt, es gibt, wenn du so willst, in uns eine eigene Tendenz, wo uns Autoritäres anzieht. Wir sind ja so erzogen worden, die allermeisten von uns, nicht zu knapp. Ja. So, und insofern glaube ich nicht, dass das die Gefahr in dem Sinne da so sehr von außen ist. Aber es gibt genug unter uns, die ein Regime haben wollen, oder es gibt zu viele, oder es gibt Anteile in ganz vielen von uns, das sagen ja auch diese Umfragen, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, die ein autoritäres Regime haben wollen. Und ich denke, die wären da flexibel. Die würden unter Umständen auch die Scharia nehmen. Hauptsache, es ist nicht zu tolerant, zu kreativ, zu frei, zu auch sexuell frei. Ja, wir brauchen Unterdrückung, schreien viele mehr oder weniger unbewusst. Und wenn die sich verbünden mit denen, die dann diese Scharia so auslegen, so extrem, dann besteht eine wirkliche Gefahr. Und das halte ich im Grunde durchaus für möglich. Also, dass auch die jetzt am extremsten auf die anderen einhauen, zumindest mit Worten, dass die aber natürlich innerlich denen gar nicht so grundsätzlich unterschieden sind. Ja? So wie die extremsten Linken, also die Linksradikalen, also im Sinne von, also auch, sagen wir jetzt mal, Stalin und Hitler waren nicht so weit auseinander, ja, in ihrer Persönlichkeitsstruktur. Vor allem waren sie beide Massenmörder und destruktiv hoch 10, ja. Der eine mit dem linken Anstrich und der andere mit dem rechten. Aber die haben sich ja gegenseitig teilweise durchaus geschätzt, ja, eine Zeit lang. Und zwar, weil sie die Methoden des anderen, die Menschen zu unterdrücken und umzubringen, eigentlich ganz interessant fanden. Ja, da konnte man ja von lernen. Mhm. Das finde ich ein sehr interessanter Gedankengang, ein sehr beängstigender, dass also die jetzt sich auf ein sogenanntes rechtes Gedankengut stützen und damit quasi den Belzebub mit dem Teufel austreiben wollen, dass die, wenn jetzt die andere Seite gewinnen würde, also Scharia eingeführt würde, am wenigsten Probleme damit hätten. Möglicherweise, ja. Das macht leider Sinn. Muss ich sagen. Ja. Weißt du, es gibt auch andere, sagen wir mal, nicht ganz so zugespitzte Beispiele, aber die in dieselbe Richtung gehen. Und da ist wieder so eine Erfahrung eben, die ich dann als Ex-DDR-Bürger ja auch gesammelt habe. Um nur ein Beispiel zu nennen, viele, weiß Gott nicht alle, aber viele, für mich erschreckend damals, viele, zum Beispiel von NVA, also von Offizieren der Nationalen Volksarmee der DDR, die ja dafür ausgebildet waren und auch entsprechend so ideologisch vorbereitet waren, den Klassenfeind, den Gegner niederzuhalten, auch mit Waffengewalt notfalls anzugreifen, ja, Da hätte ich gedacht, 1990, na jetzt werden die alle natürlich arbeitslos sein, weil die ja, die können ja jetzt nicht mit dem Klassenfeind, mit dem Gegner kooperieren. Aber Pustekuchen, ja. Ich meine, vielen wurde es gar nicht erst angeboten, die ist klar. Aber ein Teil von denen, denen es angeboten wurde, die haben das auch gemacht. Die haben sich offenbar gesagt, mir ist nicht so wichtig, ob eine linke oder rechte Ideologie oder sagen wir auf eine linke oder eine kapitalistische, sozialistische oder kapitalistische Ideologie. Wichtig ist mir mein Job und das Befehlssystem. Hier bin ich wer. Ja, hier müssen andere nach meiner Pfeife tanzen und das lasse ich mir nicht nehmen. Und dann, naja, drehe ich die Waffe eben in die andere Richtung. Kein Problem. Also diese Ideologien sind dann eben nur vorgeschützt. Und ja. Ja. Genau, ich meine, ich behaupte nicht, dass das alle irgendwie sich bewusst machen und dass sie bewusste Heuchler und Lügner sind. Das wäre ja sogar noch die bessere Situation. Ich glaube, dass das Problem ist, viele von uns glauben an das, was sie da sagen und würden dann aber bei einer Veränderung der Verhältnisse unter Umständen erschrocken oder erstaunt feststellen, wie gut sie mit dem anderen System klarkommen. Hauptsache, es wird eben wieder dirigiert, es wird wieder von oben befohlen und so weiter. Ich denke, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, warum so viele DDR-Bürger, nachdem es im November 89 noch ganz anders aussah, plötzlich Anfang 1990 plötzlich riefen, nicht mehr wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Ja? Ich glaube, das hieß irgendwo auch, also Honecker ist jetzt abgewirtschaftet moralisch, wir glauben an die ganze SED nicht mehr, das ist ja alles sehr nachvollziehbar, aber wir wollen jetzt um Gottes Willen keine Freiheit, wir brauchen einfach einen anderen, der uns sagt, wo es lang geht. Also Helmut Kohl, komm mal bitte. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, zu dem wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr kommen werden. DDR, BRD, der Deckel der deutschen Einheit, ja, wo also doch zwei sehr unterschiedliche Länder plötzlich da oder ja jetzt wieder ein Land sind und wo also eben die Fremdheit im eigenen Land ist vielleicht ein Thema für eine weitere Sendung einmal. Ich habe ja auch jetzt mich in letzter Zeit dank dir ein bisschen mit DDR-Popmusik beschäftigt. Höchst spannend, kann ich nur sagen. Aber ja, das nur nebenbei. Meinungsfreiheit, vielleicht jetzt, das weiß auch irgendwo im Chat da jetzt auf eine sehr seltsame Art kam. Es wird ja dann immer so quasi gebracht, als wäre die Meinungsfreiheit dieser differenzierende Faktor, der uns jetzt vom Rest der Welt unterscheidet, ne, ist ja auch ziemlich schmalbrüstig eigentlich, auf dem das fußt, oder? Weil jetzt, wenn man jetzt diese Charlie Hebdo-Geschichte sich anschaut, ja, ich meine, gut, man kann jetzt über diese Karikaturen verschiedener Meinung sein, ich finde sie eigentlich nicht besonders gut und ich finde sie eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen überflüssig und trotzdem wurde das dann hochstilisiert zum absolut wichtigsten Thema für ein paar Wochen. Mhm. Auch wieder irgendwo eine Instrumentalisierung oder definitiv eine Instrumentalisierung des nachvollziehbaren Wunsches nach Meinungsfreiheit, ne? Der natürlich herrscht und es soll auch jeder sagen können, was er will. Aber die Frage ist halt, muss das so weit gehen, dass man andere beleidigt? Immer. Mhm. Also ich muss mal an der Stelle nochmal, ich meine, das ist auch ein irgendwie vielleicht unlösbares Problem. Es soll eben nicht jeder sagen können, was er denkt. Ne? Und es ist mal schön, also es war damals ja auch so eine Parole, die ist schon von Rosa Luxemburg, aber die spielte dann 1989, 90 in der DDR auch eine große Rolle. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Gemeint war damals aber ganz offensichtlich, Freiheit soll auch existieren für die DDR kritisieren. Das ist okay, aber was ist denn mit Nazis? Die haben auch eine Meinung und die sind Andersdenkende. Ja, was machst du denn da nun? Da ziehst du dann, also nicht du, aber vielleicht, da zieht man dann eben Schlussstrich und sagt, wir wollen keine öffentliche Hetze zum Beispiel gegen Juden oder Andersdenkende. Das ist ja auch richtig, aber damit muss man doch eigentlich zugeben, dass man also keinesfalls diese Parole zu 100% ernst meint. Es geht also immer auch um eine Wertung und um das Setzen von Grenzen. Die Parole ist Kitsch. Die wird auch gar nicht umgesetzt. Und wie gesagt, ich denke, es ist auch richtig, die kann man nicht umsetzen. Man muss sich also stattdessen klar machen, wir leben in einer sehr begrenzten Freiheit. Allerdings ist auch klar, also für mich zumindest, dass die Meinungsfreiheit wirklich also Ja, also hoch 10 mehr taugt jetzt hier und mehr, also stärker ist, als ich sie zum Beispiel in der DDR erlebt habe. Ja. Natürlich, also. Eine andere Frage ist, was wir mit diesen Meinungen, die wir aussprechen, bewirken. Ja? Da denke ich oft mal verdammt wenig. Ja? Wir dürfen es erst mal sagen. Und das ist irgendwie auch etwas, was mich sehr, sehr, sehr befriedigt und das ist mir ganz wichtig. Ja? Und das hat mir, wie ich dann im Nachhinein gemerkt habe, in der DDR auch sehr gefehlt oder wie ich im Nachhinein noch stärker gemerkt habe. Aber es gibt natürlich noch so einen anderen Punkt. Ne? Wie weit sind wir einfach Pausenclowns mit unseren kritischen Bemerkungen und nicht mehr, weil das System einfach fest im Sattel sitzt. Hm. Ja, ich hoffe, wir heute waren nicht nur Pausenclowns, sondern haben hier sicherlich auch unsere Meinung kundgetan, aber auch ein paar wichtige Punkte angesprochen, ganz objektiv. Ich danke dir ganz herzlich, die Zeit ist vorüber. Wie ich gesagt, es ging sehr schnell, vor allem ja, so einem Thema. Ja. Und wir sind da zu vielen nicht gekommen, dafür zu anderen Dingen, die ich sehr spannend fand. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch heute Abend. Ja, und wünsche einen schönen Abend nach Berlin, wo es ja viele Hörer gibt, dieser Sendung, oder doch einige, wie ich. Okay, also ich danke dir auch nochmal und ich würde mich freuen, wenn wir dann bei Gelegenheit da einfach nochmal weitermachen. Sehr gern. Okay. Dann schönen Abend noch. Ciao. Ja auch. Tschüss. Ja, das war Andreas Peglau vom Thema die Angst vor dem Fremden. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 3. April 2015 zu hören. Da wieder zu einem eher technischen Thema. Und zwar wird Professor Konstantin Meil zu Gast sein. Und es wird über Skalarwellen und die sogenannte Neutrino-Power gehen. Sehr interessantes Thema. Skalarwellen, ein Begriff, den Konstantin Meil quasi geprägt hat. Und wo eigentlich keiner so richtig weiß, was das ist, aber alle reden drüber. Und auch das werden wir unter anderem klären. Freue mich schon sehr darauf, wie gesagt, zu hören am 3. April 2015. Und ich schließe mit dem Titel A Day von Nothing to See here. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.